ARD. Brüder von Hilary Mantel. Hörspielserie von Walter Adler. Teil 7. Mai bis 14. Juli 1789. Zwölfhundert Abgeordnete der Stände ziehen in feierlicher Prozession in den Saal Menü Plaisir im Schlosskomplex von Versailles ein. Der erste Stand, die Geistlichkeit. Ihnen folgt der zweite Stand, der Adel. Aber vor ihnen kommt der dritte Stand, in schmucklosen schwarzen Umhängen, die der Zeremonienmeister verordnet hat. 600 Männer. Unsere Trauerkleider sind Symbol der Solidarität. Schließlich sind wir nicht zu einem Kostümball hier. La Grande Salle de Menu Plaisir ist mit Quasten geschmückten Samtportieren ausgeschlagen, vor mit Goldfarbe bepinselten Säulen aus Pappe. Zur rechten und zur linken des Throns stehen die Stühle für Klerus und Adel. Der dritte Stand muss sich mit einer ungenügenden Anzahl nackter Holzbänke an der Rückwand begnügen. Das einfache Volk, so schreibt die Etikette vor, hat in Gegenwart des Monarchen hutlos und stehend auszuharren. Nach ein paar Sekunden klatscht sich ein rotgesichtiger Mensch seinen Hut auf den Kopf und setzt sich unter lautem Gepolter hin. Wie ein Mann nimmt der dritte Stand seine Plätze ein. Auch Gabriel Riquetti, Comte de Mirabeau, Adlernase, pockennarbig, eine hünenhafte Erscheinung, zwängt sich mit allen anderen auf die Bänke. Der Adel hat ihn ausgeschlossen. Also hat sich der Comte de Mirabeau in Aix-en-Provence als Kandidat für den dritten Stand wählen lassen. Liebe Charlotte, lieber Augustin. Während der Generalstände wohnt Robespierre mit drei Bauern aus Arras im Hotel Nach du Renard in Versailles. Einzug blickte der König mit dümmlichen Lächeln auf die Versammlung herab und lüftete seinen Hut. Dann bestieg er den Thron und setzte den Hut wieder auf. Er sah aus, als schliefe er halb. Neben ihm saß die Königin mit am Hut wippenden Reiherfedern. Sie schaute sehr stolz drein, sehr habsburgisch. Meine Herren, dieser Tag, den mein Herz seit langer Zeit ersehnte, ist nun endlich gekommen. Dann erhob seine Majestät sich zu einer Ansprache. Er sagte sehr wenig. Er sprach von der Schuldenlast durch den Krieg in Amerika. Er sagte, das Steuersystem werde vielleicht reformiert. Wie, sagte er nicht. Doch wird der Geist, der ihre Beratungen beherrschen wird, den wahren Gesinnungen einer edlen Nation entsprechen, deren Liebe zu ihren Königen stets ihren vornehmsten Charakterzug gebildet hat. Jede andere Erinnerung werde ich fernhalten. Als nächster erhob sich Monsieur Borentin, der Justizminister und Großsiegelbewahrer. Er warnte vor überstürztem Handeln und gefährlichen Neuerungen, lud die Stände ein, am nächsten Tag getrennt zusammenzutreten, um Posten zu verteilen und ihr Vorgehen festzulegen. Es ist aber der feste Wille des dritten Standes, dass die Stände geschlossen zusammentreten und jede Stimme einzeln zählt. Andernfalls werden sich Klerus und Adel gegen das Volk verbünden und ihre gemeinsame Stimme die des Volkes aufwiegen. Dann könnten wir ebenso gut heimgehen. Monsieur. Dann erhob sich Generalfinanzdirektor Necker und gespannte Stille trat ein. Er nannte Zahlen, Zahlen, Zahlen. Seine Rede war halbwegs zu verstehen. Ein Jammer nur, dass nichts darin einen Sinn ergab. Drei Stunden später stolpern die Deputierten benommen hinaus ins Sonnenlicht. Eine große Gruppe sammelt sich um Mirabeau. Wenn wir nicht nach Köpfen abstimmen dürfen, können wir uns das Hiersein schenken. Es ist 1 Uhr nachts. Der Comte Mirabeau tigert auf und ab. Der Adel möchte nicht mit uns tagen. Er trägt ein karmesinrotes Negligé. Er hat gegen unseren Vorschlag votiert, mit einer klaren Mehrheit von 100 Stimmen. Die Ringe an seinen dicht behaarten Pranken fangen das Kerzenlicht ein und schießen Feuerblitze durch das stickige Zimmer. Der Klerus will auch nicht mit uns tagen. Aber er hat 133 zu 114 abgestimmt. Ja, Tütsch. Der Kammerdiener Tütsch kommt herein. Monsieur, da ist ein Mann mit einem sehr schweren Namen, der sich schon seit 11 sprechen will. Oh. Ja, dann lass dir den Namen auf einen Zettel schreiben und bring mir den. Du Schwachkopf! 2.45 Uhr. Tütsch kommt mit einem Zettel. Ja, gib schon her. Mirabeau rupft ihn ihm aus der Hand und schiebt ihn in seine Tasche. So wie es aussieht, ist unsere beste Hoffnung der Klerus. Wenn wir ihn auf unsere Seite ziehen können. Um 3.15 Uhr fischt er den Zettel aus seiner Tasche. De Robespierre. Kurioser Name. Alles steht und fällt mit 19 Priestern. Das heißt, ich brauche eine Rede, die sie nicht nur einlädt, sondern die sie beflügelt. Keine gute Rede, sondern eine phänomenale Rede. Eine Rede, die ihnen ihre Interessen und ihre Pflichten gestochen scharf vor Augen führt. Und eine, die den Namen Mirabeau für alle Zeit und Ewigkeit in Glorienschein taucht. Tütsch kommt herein. Himmel, Herrgott, willst du alle 2 Minuten hier hereinpoltern? Ist Monsieur de Robespierre noch da? Ja, Monsieur. 4.30 Uhr. Mirabeau übt seine Rede und bleibt ab und zu vor einem Spiegel stehen, um die Wirkung einer Geste zu überprüfen. 5 Uhr. Tütsch steckt den Kopf zur Tür herein. Bring ihn herein. Bring ihn herein! De Robespierre streckt eine schmale Hand mit abgekauten Nägeln aus. Mirabeau übersieht die Hand und berührt ihn leicht an der Schulter. Mein lieber Monsieur Robespierre, setzen Sie sich. Oh, kein Platz mehr frei? In Ordnung, ich habe ja eine Weile gesessen. Ich versuche mir Zeit für jeden Abgeordneten zu nehmen, der mich sprechen möchte. Haben Sie etwas Besonderes auf dem Herzen, Monsieur de Robespierre? Es ist der Text einer Rede, die ich morgen halten möchte. Ich dachte, vielleicht können Sie ihn durchlesen und mir Ihre Meinung sagen. Auch wenn er doch recht lang ist und Sie sicher ins Bett wollen. Ah, natürlich lese ich ihn. Ist mir ein Vergnügen. Das Thema Ihrer Rede, Monsieur de Robespierre? Meine Rede lädt den Klerus ein, sich dem dritten Stand anzuschließen. Monsieur de Robespierre, ich muss Sie beglückwünschen. Sie greifen genau die Frage auf, die uns morgen beschäftigen sollte. Wir müssen mit allen Mitteln sicherstellen, dass der Vorschlag angenommen wird. Nicht wahr? Unbedingt. Es mag Sie beruhigen zu hören, dass ich selbst eine kleine Rede vorbereitet habe, die sich mit dem Thema befasst. Darf ich anregen, dass die Frage von jemandem angesprochen wird, der unseren Mitabgeordneten bekannt ist, von einem erfahrenen Redner? Der Klerus könnte weniger geneigt sein, sein Ohr einem Mann zu leihen, der, wie soll ich sagen, sein überragendes Talent erst noch enthüllen muss. Enthüllen? Aber wir sind keine Zauberer, Monsieur. Wir sind nicht hier, um Kaninchen aus unseren Hüten springen zu lassen. Bei allem Verständnis für Ihren Standpunkt möchte ich doch vorschlagen, dass Sie in diesem Fall zurückstehen, dem Allgemeinwohl zuliebe. Meine Rede ist eine sehr gute Rede. Sie enthält alle nötigen Argumente. Ja, aber es ist der Redner, der... Lassen Sie mich ganz offen sein, Monsieur de Robespierre. Ich habe die ganze Nacht an meiner Rede gefeilt und gedenke, sie auch zu halten. Darum bitte ich Sie in aller angebrachten Herzlichkeit und Freundschaft, sich eine andere Gelegenheit für Ihr Debüt zu suchen oder aber sich auf ein paar wenige Worte zu meiner Unterstützung zu beschränken. Nein, dazu bin ich nicht bereit. Ach, dazu sind Sie nicht bereit! Die Leute werden nicht einmal ihre Privatgespräche unterbrechen, um ihnen zuzuhören. Schauen Sie sich Ihr Geschreibsel doch an. Viel zu blumig, viel zu geschraubt. Ausbuhen wird man Sie. Schauen Sie, ich will Sie ja auch gar nicht daran hindern, Ihre Rede zu halten. Nein, halten Sie sie, wenn es sein muss. Und danach halte ich meine. Verdammt, aber Sie sagen doch genau dasselbe, Mann. Ich weiß, ich denke mir nur, da Sie einen Namen als Demagoge haben... Da traut man ihnen vielleicht weniger. Demagoge? Politiker. Ja, und was sind Sie dann? Einfach ein normaler Bürger. Ach, Sie machen sich zum Gespenst. Lassen Sie das ruhig meine Sorge sein. Monsieur de Robespierre, das ist alles ein Missverständnis. Wir wollen doch nicht streiten. Ich sollte jetzt gehen. Mirabeau lächelt. De Robespierre sieht hinunter auf den Teppich, wo die Seiten seiner Rede liegen, zusammengeknüllt und in Fetzen. Ich muss mich entschuldigen. Ein kindischer Affekt. De Robespierre bückt sich und hebt die Seiten auf mit einer Geschmeidigkeit, die nichts Müdes an sich hat. Soll ich sie ins Feuer werfen? De Robespierre übergibt sie ihm brav. Der Comte entspannt sich merklich. Sie müssen einmal zu mir zum Essen kommen, De Robespierre. Danke, danke, ich komme sehr gern. Und denken Sie sich nichts wegen der Seiten. Ich habe noch ein Exemplar, von dem ich meine Rede nachher ablesen kann. Ich hebe meine Entwürfe immer auf. Tütsch! Bemühen Sie Ihren Diener nicht, ich finde allein hinaus. Und der Name ist übrigens Robespierre. Ach, ich dachte de Robespierre. Nein, nein, einfach nur Robespierre. Am 4. Juni 1789 stirbt im Alter von 7 Jahren das zweite Kind und der erste Sohn von Louis XVI und Marie Antoinette. Louis-Joseph-Xavier-François de Bourbon. Ende 1786 erkrankte er an Rachitis, eine Verkrümmung der Wirbelsäule und Wachstumsstörungen in den Gliedmaßen sind die Folgen. Der Dauphin wird dem Herzog und der Herzogin d'Harcourt anvertraut und täglich von seinen Eltern in Meudon besucht. Seine Mutter Marie Antoinette ist bei ihm, als er am 4. Juni 1789, eine Dreiviertelstunde nach Mitternacht, verstirbt. Nachdem man in Anwesenheit des Erziehers den Körper des Dauphins geöffnet und einbalsamiert hat, müssen der Herzog und die Herzogin d'Harcourt eine Woche in der Leichenkammer bei dem aufgebahrten Toten bleiben. Am 12. Juni wird das Herz des Dauphins feierlich in das Kloster Val de Grâce gebracht. Der Leichnam wird in Saint-Denis bestattet. In Versailles debattieren die Abgeordneten, als hätte das Debattieren irgendeinen Sinn. Der Comte Mirabeau verhandelt mit Lafayette. Bekehren Sie die liberalen Adligen. Er beschwört den Abbé Seyès. Bearbeiten Sie die armen Priester. Ihr Herz schlägt für das Volk, nicht für Ihre Bischöfe. Als nächstes schlägt die Faust des Comte auf den Schreibtisch des Versammlungspräsidenten Monsieur Bailly, um dort seinen Anregungen Nachdruck zu verleihen. Die Jungfernrede des Abgeordneten Robespierre muss aus formalen Gründen ungehalten bleiben. Die Leute fragen sich, wodurch er Mirabeau verärgert hat. Der Erzbischof von Aix tritt vor den dritten Stand, einen Kanten Brot in den Händen und Krokodilstränen in den Augen. Die Menschen hungern. Und das ist es, was sie zu essen bekommen. Steinhartes, verschimmeltes, uraltes Brot. Vergessen Sie das verfahrensrechtliche Hickhack. Tun Sie sich mit den beiden anderen Ständen zusammen, um über Abhilfe zu beraten. Der Abgeordnete Robespierre steht auf. Er geht vor zum Podium. Er hat Angst, jemand könnte ihn abhalten wollen. Darum senkt er seinen kleinen, adretten Kopf wie ein Stier und eilt vorwärts. Wenn wir uns darauf einlassen, ist die Sache verloren. Es ist eine Falle, in die der Erzbischof uns da locken will. Die wenigen Schritte scheinen ihm endlos, als stapfe er durch tiefen Schlamm bergaufwärts. Sein Herz sitzt ihm hoch oben in der Kehle. Er dreht sich um, sieht unter sich hunderte von weißen, leeren, emporgewandten Gesichtern und hört in der jähen Stille seine Stimme, klar und schneidend. Sollen Sie Ihre Equipagen verkaufen und das Geld den Armen geben? Ein Moment des Staunens. Beifall wird keiner laut, aber ein Murmeln, scharf und gespannt. Die Leute stehen auf, um besser sehen zu können. Er errötet ein wenig bei so viel Beachtung. Damit beginnt alles. Am 6. Juni 1789, nachmittags um 3. Haben sich am 12. Juni 3 Landpfarrer dem dritten Stand angeschlossen. Bis zum 17. Juni sind 16 weitere hinzugekommen. Der dritte Stand nennt sich jetzt Nationalversammlung und beansprucht damit das Recht, die gesamte französische Nation zu repräsentieren. Am 20. Juni dann, als wir früh morgens uns wieder im Grand Salle de Menu Plaisir versammeln wollten. Was ist hier los? Warum stehen Sie hier herum und gehen nicht hinein? Sind wir noch nicht nass genug? Es ist abgesperrt. Was ist? Sagen Sie das nochmal, Monsieur Bailly. Der König hat uns ausgesperrt. Wegen Renovierung geschlossen, heißt es. Es war Dr. Guillotin. Auch er ist Akademiemitglied. Der fragte... Was ist mit dem Ballhaus? Ist nicht abgesperrt. Viel Platz hätten wir darin nicht. Ich weiß, aber hat jemand einen besseren Vorschlag? Und dann, im Ballhaus, hoben die Abgeordneten den Führer des dritten Standes, Monsieur Bailly, auf einen Tisch. Bailly, à vous la parole. Silence. Wir schwören, uns niemals von der Nationalversammlung zu trennen und uns überall zu versammeln, wo die Umstände es notwendig machen werden. So lange, bis die Verfassung des Königreiches geschaffen und auf feste Grundlagen gestellt ist. Monsieur Bailly reckte die Hand in klassischer Geste. Überhaupt war es ein sehr römischer Moment. Bleibt abzuwarten, wie sie zusammenhalten, wenn die Soldaten anrücken. 3 Tage später kommt der König zu ihrer Sitzung. Mit zögernder, schwankender Stimme erklärt er ihre Beschlüsse für ungültig und befiehlt ihnen, auseinanderzugehen. Sein Großzeremonienmeister Dreux Brézé schaltet sich ein. Meine Herren, Sie kennen die Absicht des Königs. Verlassen Sie umgehend. Ja, mein Herr, wir haben die Absicht vernommen, die man dem König eingeblasen hat. Und Sie? Der Sie niemals ein Organ bei der Versammlung der Generalstände sein können? Sie, der Sie hier weder Sitz noch Stimme noch das Recht zu sprechen haben? Sie sind nicht befähigt, uns an seine Rede zu erinnern. Ich erkläre Ihnen aber, um jede Zweideutigkeit auszuräumen und jeden Aufschub zu umgehen, dass Sie, wenn Sie den Auftrag haben, uns von hier zu vertreiben, Befehl zur Gewaltanwendung einholen müssen, denn wir werden uns von unseren Plätzen nur durch die Gewalt der Bajonette vertreiben lassen. Der König kann unseren Tod anordnen. Sagen Sie ihm, wir sind bereit zu sterben. Aber er darf nicht hoffen, dass wir uns trennen, ehe nicht die Verfassung verabschiedet ist. Der Großzeremonienmeister verlässt rückwärts schreitend den Saal. Im Café du Foy tagt die patriotische Gesellschaft des Palais Royal. Alle halbe Stunde treffen neue Nachrichten aus Versailles ein. Der Klerus läuft in Scharen über. Morgen, hört man, kommen 50 Adlige dazu, angeführt vom Duc d'Orléans. Und was macht der König? Er zieht Truppen von der Grenze ab. Sie sind bereits im Anmarsch. Tausende von deutschen Söldnern. Unweit der Tuilerien, in einer clandestinen Wohnung, empfängt Pierre Ambroise François Coderlot de Laclos Camille Desmoulins. Fabre de Glantine wird bald Geld brauchen. Für manche Aufgaben ist ein Idiot genau der Richtige. Und wird es der 12.? Der 12. ist nicht machbar. Wir planen jetzt für den 15. 15. Mirabeau sagt, bis zum 13. sind die deutschen und Schweizer Truppen hier. Angeblich soll eine Bürgerwehr gebildet werden. Mirabeau sagt, die Ladenbesitzer sorgen sich mehr wegen der riesigen Zahl von obdachlosen Bauern, die in den Straßen herumlungern, als wegen der Truppen. Deshalb wollen Sie die Bürgerwehr. Würden Sie wohl aufhören, mir Mirabeaus Ansichten vorzubieten? Sie sind ja nur wütend, weil Sie Mirabeau nicht für den Herzog kaufen konnten. Oh, wir werden uns schon noch auf einen Preis einigen. Wie dem auch sei. Es heißt, dass Lafayette, Portefeuille à la Washington, wie Sie ihn so treffend nennen, dieser Bürgerwehr vorstehen soll. Ihnen ist klar, dass wir das nicht zulassen dürfen. Natürlich. Lafayette ist so reich, dass er den Herzog kaufen könnte. Das braucht Sie nicht zu kümmern. Erzählen Sie mir lieber etwas über Robespierre. Vergessen Sie es. Sie werden ihn nicht kaufen können. Und aus Liebe zum Herzog kommt er auch nicht zu Ihnen. Er ist nicht an Faktionen interessiert. Woran dann? Sagen Sie es mir. Ich kann alles arrangieren. Was für Schwächen hat er? Schwächen? Nur das will ich von Ihnen wissen. Was für Laster? Er hat keine Schwächen, soweit ich das beurteilen kann. Und Laster hat er mit Sicherheit keine. Aber jeder hat doch irgendwelche Laster. In Ihrem Roman vielleicht. Wie steht es mit diesem Metzger, Legendre? Legendre? Wenn Sie jemanden aus dem Cordelier-Distrikt suchen, wüsste ich einen viel besseren Mann als Legendre. Einen Mann, der Übung im Reden Sie hat. Sie meinen Georges Danton? Ich habe ihn in meinen Akten. Er kennt in dem Distrikt jeden. Er ist extrem eloquent. Er hat eine sehr durchsetzungsfähige Persönlichkeit. Seine Ansichten sind gemäßigt. Sie könnten sich in die richtigen Bahnen lenken lassen. Doch, ich erinnere mich an Danton, so ein großer Ungeschlachter, eine Art Mirabeau für Arme, nicht wahr? Maître Danton hat Schulden. Wie viel würde seine Gunst kosten? Sie trennen sich. Camille eilt davon, um Danton die frohe Botschaft zu überbringen, dass er bestochen werden soll. 11. Juli 1789. in Robespierres Zimmer im Hôtel du Renard in Versailles. Mirabeau hat dem König gesagt, er soll seine Truppen aus Paris abziehen. Der König weigert sich. Die Königin und ihr Klüngel versuchen, Monsieur Necker aus dem Amt zu buxieren. Und jetzt sagt der König, er will die Nationalversammlung in die Provinz schicken. Max, sag mir, was ich tun soll. Meine Überzeugungen werden aufgeweicht. Die Republik, darüber lacht Mirabeau nur. Er sagt mir, was ich schreiben soll. Er lässt mich kaum aus den Augen. Ich esse jeden Abend an seiner Seite. Das Essen ist gut. Der Wein auch. Die Unterhaltung erst recht. Er verdirbt mich. Aber sei doch kein Tugendschaf. Er kann dir in der Welt weiterhelfen. Und das ist, was du im Augenblick brauchst. Was wird passieren? Ohne Revolution geht es nicht. Nein, nein. Aber Gott wirkt durch die Menschen. Gott. Und das heißt? Jemand muss der Versammlung und dem König aus dieser Sackgasse helfen. Ja. Und es wird Mirabeau sein müssen, nehme ich an. Mirabeau? Ja. Gut, niemand traut ihm, aber wenn er das Signal gäbe... Das Signal gibst du, indem du die Arme schwenkst. Ich habe Angst vor einem gesellschaftlichen Chaos. Ich sehne es herbei. Mirabeau, er verfolgt seine eigenen Ziele. Aber wenn wir einen Anführer hätten, dessen Name über jeden Vorwurf erhaben ist... Ich weiß nicht, ob es in der Versammlung so jemanden gibt. Dich gibt es. Ah ja? Ja? Ja. Mirabeau nennen sie die Fackel der Provence. Und weißt du, wie sie mich nennen? Weißt du es? Die Kerze von Arras. Aber mit der Zeit, Max. Mit der Zeit werden sie mich vielleicht sogar respektieren. Aber hör, ich will keine Handgelder, keine Versprechungen, keine Klicken und kein Blut an meinen Händen. Ich bin nicht der Heilsbringer, den sie sich vorstellen. Aber in deiner eigenen Vorstellung, bist du es da? So wenig wie du. Und wieder ist Camille unterwegs. Trotz aller Hindernisse erreicht er Mirabeaus Haus in Versailles zu einer Zeit, zu der normale Menschen frühstücken. Er hat sich rasiert, umgekleidet, sein Haar gebürstet. Ein bescheidener junger Advokat, der einem großen Mann seine Aufwartung macht. Die Regierung ist umgebildet und er ist nicht mit drin. Ah, da sind Sie ja. Wussten Sie schon, dass Necker abgesetzt ist? Was? Das neue Kabinett tritt heute Morgen zusammen, vorausgesetzt, Sie finden einen Finanzminister. Die ersten drei haben schon abgelehnt. Necker ist beliebt. Diesmal haben Sie sich Ihr eigenes Grab geschaufelt. Steckt dahinter Marie Antoinette? Angeblich ja. Gabriel, ich muss gehen. De Moulin. Der Comte hält Camille fest, streicht ihm mit seiner großen Hand das Haar aus dem Gesicht. Einer von seinen Ringen rupft an Camilles Mundwinkel. Maître de Moulin hat Appetite von dem kleinen Volksaufstand. Es ist Sonntagmorgen, Camille. Warum sind Sie nicht in der Kirche? Er macht sich los. Er läuft die Treppe hinunter. Er ist schon auf der Straße, als Tütsch ihm nachgerannt kommt. Hat der Herr Comte noch einen Ratschlag für mich? Sie sollen sich nicht totschießen lassen. Es ist Sonntag, der 12. Juli, Nachmittag kurz vor drei, als die Nachricht von Neckers Entlassung das Palais Royal erreicht. Die gesamte Bevölkerung scheint auf den Beinen zu sein, wälzt sich in brütender Hitze durch die Straßen und über die Plätze auf die öffentlichen Gärten zu. Der Brotpreis ist gerade wieder gestiegen. Vor der Stadt lagern ausländische Truppen. Ordnung ist eine bloße Erinnerung. Das Gesetz greift nicht mehr. Camilles Eintritt in die Weltgeschichte kommt so zustande. Er steht in der Tür des Café du Foix, erhitzt, erregt, eine Spur eingeschüchtert von so viel Gedränge und Geschiebe. Zu den Waffen! Ein Tisch ist in den Eingang gerückt worden. Waffen? Was für Waffen? Hier, man drückt ihm eine Pistole in die Hand. Geladen? Was denkst du denn? Irgendwer Moment. Gibt ihm noch eine zweite Pistole. Halt, ruhig, verdammt! Willst du dir das Gesicht zerschießen? Camille schiebt ein Knie auf den Tisch und klettert hinauf. Ein Stuhl wird herangereicht und auf den Tisch gestellt. Da. 2 Minuten nach drei. Kommt doch! Ha? Komm! Kommt nun her! Ha? Schießt mich doch runter! Jetzt Oder? Steht er schwindelnd hoch über der Menge. Dort hinten steht die Polizei. Ihre Spitzel und Informanten. Männer, die ihn nun schon seit Wochen beobachten. Bürger. Aus schierer Angst fängt er Bürger, an. Bürger, ihr wisst! Die Nation hat gefordert, dass Necker hier erhalten bleibt. Dass man ihm ein Denkmal errichtet. Und Was ist, man hat ihn davongejagt? Kann man euch frecher trotzen? Nach diesem Streich werden sie alles wagen. Und noch für diese Nacht planen sie, organisieren sie vielleicht eine Bartholomäusnacht für die Patrioten. Zu den Waffen! Die Menge taumelt wie toll. 100 Hände greifen nach seinen Kleidern und Haaren, nach seiner Haut, seinem Fleisch. Um ihn wird geweint und geflucht. Schlachtrufe werden gebrüllt. Sie rufen seinen Namen, sie kennen ihn. Ja, ich bin es, der meine Brüder zur Freiheit aufruft. Wenigstens sollen sie mich nicht lebendig in die Hand bekommen. Und ich werde verstehen, ruhmvoll zu sterben. Der Lärm scheint direkt der Apokalypse zu entstammen. Alle Heerscharen der Hölle sind ausgebrochen und strömen durch die Straßen. Viele Leute schluchzen, sie heben ihn hoch und tragen ihn auf den Schultern durch die Gärten. Eine Stimme kreischt, dass irgendwo Äxte zu haben sind. Zwischen den Bäumen treiben Rauchschwaden. Eine Trommel beginnt zu schlagen, nicht tief, nicht schwingend. Ein harter, trockener, wilder Ton. Grün ist die Farbe, die sie als Erkennungszeichen gewählt haben. Grün, die Farbe der Hoffnung. Ein Mädchen im Palais Royal hat Camille ein Stück grünes Band geschenkt. Und seitdem haben die Leute die Läden geplündert. Die Hitze lässt auch nachts nicht nach, bis irgendwann das Gewitter losbricht und Donnergrollen dem Peitschen und Krachen der Schüsse und dem Scheppern von berstendem Glas Konkurrenz macht. Blitze flackern über den Himmel und erhellen die verwüsteten Straßen. Frühmorgens im Regen trifft Camille Hérault de Seychelles. Das Gesicht des Richters ist rußverschmiert, sein Rock am Rücken ganz zerfetzt. In einer Hand hält er eine kostbare Duellpistole und in der anderen ein Fleischerbeil. Sie haben das Lazaristenkloster geplündert. Ja, all die schönen Möbel dort und das Silber, mein Gott. Oh ja, die Weinkeller auch. Jetzt liegen sie in der Gosse und übergeben sich. Das schlägt an und studieren um Längen. Noch nie bin ich so glücklich gewesen. In meinem ganzen Leben nicht. Am Nachmittag kehrt Camille in den Cordelier-Distrikt zurück. Vier blutdürstige, aber nüchterne Gardisten sind bei ihm, denen der Tod durch die Hand der Menge droht, falls ihm ein Haar gekrümmt wird. Eine hübsche junge Frau hat eine Pistole im Gürtel ihres Reitkleids stecken und trägt ihr braunes Haar mit einem roten und einem blauen Band nach hinten gebunden. Antiroagne, wir haben uns beim Vorsingen bei Fabre im Theater kennengelernt. Warum kein Grün mehr? Grün ist die Farbe des Comte Artois. Deshalb sind es jetzt die Pariser Farben. Rot und Blau. Ihr Gesicht schimmert im Regenlicht. Erst jetzt sieht er, dass sie völlig durchnässt ist und zittert. Ja, die Wolken entladen sich. Und nicht nur die. Der Concierge an der Cour du Commerce hat die Türen verbarrikadiert. Camille spricht durchs Fenster mit Gabrielle. Camille! Ja? Camille! Ach, Gabrielle. Wann kommt George zurück? Er wird nicht lange fortbleiben. Nicht George. Was soll ich nur tun? Halten Sie die Tür gut verschlossen. Ein betrunkener Grenadier versetzt ihm einen Rippenstoß. Ist das deine Alte? Was? Camille Desmoulins weicht zurück, starrt den Mann an. In diesem Moment scheint etwas in seinem Kopf mit lautem Schnalzen auseinanderzureißen. Und sie müssen ihn gegen eine Mauer lehnen und ihm Branntwein einflößen, sodass ab da nichts mehr einen Sinn ergibt. Wieder eine Nacht auf den Straßen. Morgens um 5 die Sturmglocke. Warnende Kanonenschläge. Jetzt wird es ernst! Tante Roigne löst die Bänder aus ihrem Haar. Rot wie und schlingt sie durch sein Knopfloch. Und blau wie der Himmel! Um 6 stehen sie vor dem Invalidenhaus und verhandeln um Waffen. 32.000 Gewehre werden hier gelagert. Er spürt keinerlei Furcht. Dann ist mit den Verhandlungen Schluss und um ihn rennen und schreien sie. Zum ersten Mal hat er Angst. Als es vorbei ist, lehnt er an einer Wand. Tante Roigne drückt ihm ein Bajonett in die Hand. Hier, nimm das! Geht das schwer? Leicht! Und jetzt zur Bastille! Hey, auf zur Bastille! Zur Bastille! Zur Bastille! Wie gefällt euch die Serie? Euer Feedback ist uns wichtig. Nutzt die Bewertungen, Kommentare und unsere E-Mail-Adresse brüder@wdr.de. Und jetzt haben wir noch einen Hörtipp für euch. Hey, ich bin Anne Bonny, berühmteste Piratin der Karibik. Genau, eine Frau. Wieso steht mir das weniger zu als allen Männern? Ha, warum? Ihr kennt meine Geschichte noch nicht? Dann wird's höchste Zeit. Denn sie ist wahr und ich bin stolz darauf. Ich habe gekämpft, rebelliert, gemeutert, geliebt. Ich wurde gehasst, gejagt und zum Tode verurteilt. Jetzt bin ich wieder da, als selbstbestimmte Frau und gefürchtete Piratin. Ich pfeife auf den Mann meines Lebens. Bah! Aber ich pfeife nicht auf mein Leben. Versteht ihr den Unterschied? Hört rein und abonniert den Hörspiel-Podcast Anne Bonny, die Piratin, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Frei für immer. Eure Anne Bonny.